Mittwoch, 8. Juli 1942. Liebe Kitty, zwischen Sonntagmorgen und jetzt scheinen Jahre zu liegen. Es ist so viel geschehen, als hätte sich plötzlich die Welt umgedreht. Aber Kitty, du merkst, dass ich noch lebe und das ist die Hauptsache, sagt Vater. Ja, in der Tat, ich lebe noch, aber frage nicht, wo und wie. Einer der ersten Einträge, die Anne Frank, damals 13 Jahre alt, in ihr berühmtes Tagebuch schreibt. Der Umzug in das Amsterdamer Hinterhaus, in dem sie sich mit ihrer Familie 2 Jahre lang vor den Nazis verstecken wird, liegt gerade hinter dem jungen Mädchen. Einer von 189 Gedanken, Geschichten und Erzählungen, die Anne Frank mit Kitty, ihrer imaginären Tagebuchfreundin, teilt und die heute in der niedersächsischen Gedenkstätte Bergen-Belsen bis weit nach Mitternacht vorgetragen werden. Schüler, Politiker, Journalisten, Kulturschaffende, Geistliche, sie alle lesen jeweils einen Tagebucheintrag vor. Habo Knoch, Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten. Wir veranstalten heute die Gesamtlesung des Tagebuchs von Anne Frank, weil sich an diesem Tag der 80. Geburtstag von ihr jährt und wir als Gedenkstätte Bergen-Belsen es als ein wichtiges Zeichen sehen, dass nicht nur Auszüge gelesen werden, sondern tatsächlich das ganze Tagebuch als Dokument so von vielen verschiedenen Personen und Schülern gelesen wird. Mit der Gesamtlesung bringen wir das Tagebuch an den historischen Ort zurück, wo Anne Frank gestorben ist, sagt Knoch. Gemeinsam mit ihrer Schwester Margot war Anne Frank im November 1944 von Auschwitz in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert worden, wo sie im März 1945 an Typhus und Entkräftung starb. 15 Jahre war sie damals jung, nicht viel älter oder jünger als die vielen Schülerinnen und Schüler, die heute als Vortragende und Zuhörer nach Bergen-Belsen gekommen sind. Liebe Kitty, gestern Abend sind wir alle 4 hinunter ins Privatbüro gegangen und haben den englischen Sender angestellt. Ich hatte solche Angst, dass es jemand hören könnte, dass ich Vater buchstäblich anflehte, wieder mit nach oben zu gehen. In der deutschsprachigen Erstausgabe der veröffentlichten Tagebücher im Jahr 1950 heißt es, kein Dichter unserer Zeit hat das Zwielicht unserer Situation so echt und ursprünglich schildern können wie dieses 14-jährige Mädchen. Wenn ich Anne Frank höre, wird es erstmal ganz schwer in meinem Bauch. Sie steht stellvertretend für so viele Leute, die einfach umgebracht wurden, einfach ohne Grund. Und das ist mehr, als ich eigentlich sagen kann. Ich fand das schön zu sehen, dass sie trotzdem noch so ein alltägliches Leben hatten, dass sie sich über irgendwas auch teilweise amüsieren konnten, trotzdem noch irgendwo Gefallen am Leben zu finden. Dass sie so denkt, sie hat eine Zukunft und auch wirklich was plant und es wurde ja einfach alles genommen und sie hat diese Zukunft nicht und glaubt es einfach noch. Das fand ich sehr bewegend. Das Tagebuch der Anne Frank bringe ein Geschehen auf persönliche Weise nah und mache anschaulich, was so oft hinter anonymen Zahlen, Fakten und Daten verborgen bliebe, sagt Habo Knoch von der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Dass Menschen davon emotional berührt werden würden, sei wichtig. Noch wichtiger jedoch sei es, diese Empfindungen zu kanalisieren. Das Lesen des Tagebuches dann in Bildungsprozesse zu übersetzen, Orte zu haben, an denen man dann genau mit diesen Gefühlen umgeht, die durch dieses Tagebuch auch hervorgerufen werden. Wir dürfen nicht bei dem emotionalen Eindruck stehen bleiben. Wir müssen gerade von da aus das auch nutzen, um auf den Kontext hinzuweisen, die Geschichte deutlich zu machen. In Bergen-Belsen geschieht das derzeit auch über eine Sonderausstellung, die dem Leben Anne Franks gewidmet ist und die sich besonders an Jugendliche richtet. In Computeranimationen können die Besucher zum Beispiel das Hinterhausversteck der Familie Frank durchwandern, können sehen, wie das mit Fotos von Filmstars geschmückte kleine Zimmer von Anne ausgesehen haben muss, und es gibt eine Ahnengalerie der Franks in echten Bilderrahmen. In einem davon hängt auch das Foto von Buddy Elias. Der Schauspieler ist der letzte Verwandte Anne Franks und wird am kommenden Sonntag, den 14. Juni, in Bergen-Belsen zu Gast sein.